1 live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Boah, dein Handy klingelt die ganze Zeit. Geh doch mal ran. Nee, ich weiß, wer das ist. Aber mit der will ich nicht reden. Wer ist das denn? Ein Mädel, mit der ich auf der Gamescom zusammengekommen bin. Die hatte so ein geiles, hautenges Kirby-Kostüm an. Und jetzt? Jetzt trägt sie das nicht mehr und jetzt will ich nicht mehr mit der zusammen sein. Willst du ihr das nicht sagen? Nee, ich melde mich einfach nicht mehr. Trennung per nicht mehr reagieren. Nennt sich Ghosting. Stark. Ich mach ja immer anders Schluss. Hi, Finja. Ich heiße nicht Finja. Ich bin bei Finja und heiße Laura. Oh fuck, jetzt habe ich in den Ring hier eingraviert. Manuel und Finja. Zu unserem ersten Date? Sorry, aber ich gehe. Hast recht. Der Ring und du, ihr passt einfach nicht zusammen. Tschüss. Hola, Jungs. Hi, Sie. Dennis, jetzt geh endlich an dein Handy. Ich mach Ghosting. Schluss machen durch Ignorieren. Toll. Frauen lieben es, ignoriert zu werden. Damit macht ihr Männer euch so interessant. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tach, ihr 3D-Puzzle. Tag, Herr Braunschweig. Dennis soll endlich ans Handy gehen und mit der Frau Schluss machen. Ich geh ran. Hallo, hier ist der Sohn von Dennis. Papa ist auf dem Detlef die Soest-Fan-Treffen. So. Die meldet sich nie wieder. Danke. Lasst euch von Noob und Nerd wecken. Mit der 1 Live App. Alle Infos auf 1live.de.